Die Ruhe Thank you. Ärztens die Posaunen schallen. Und wenn der Bau der Welt mit vielen Himmelsfesten zerschmettert, wird zerfallen. So denke mein Gott im Besten, wenn sich dein Knecht vor's Gerichte stellt, da die Gedanken sich verklagen, so wollest du allein, o Jesu, mein Fürsprecher sein und meiner Seele christlich sagen, fürwahr, fürwahr, euch sage ich, fürwahr, euch sage ich. Wenn Himmel und Erde im Feuer verliehen, Himmel und Erde im Feuer vergehen, so soll doch ein Gläubiger ewig bestehen. Er wird nicht kommen ins Gericht und den Tod ewig, mein Kind an mich, nur halte dich, mein Kind an mich, nur halte dich, mein Kind an mich, nur halte dich, mein Kind an mich. Ich spreche mit starker und helfender Hand, des Todes gewaltig geschlossenes Band. Ich spreche mit starker und helfender Hand, des Todes gewaltig geschlossenes Band. Fürwahr, fürwahr.